Spieglein, Spieglein an der Wand, das Mädchen im Spiegel lacht mich an. In meinem kleinen Kosmos hab ich's mir bequem. Ich hätte mich selbst fast nicht erkannt, mein Spiel.